Paulus, Apostel Christus Jesus, gemäß Auftrag Gottes unseres Heilandes und Christus Jesus, unserer Hoffnung an den Timotheus, sein echtes Kind im Glauben. Gnade und Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Herrn. Wie ich dich aufgefordert habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonia ging, damit du gewissen Leuten auflegest, nicht abweichen zu lehren und sich nicht zu halten an Fabeln und endlose Geschlechtsregister, die mehr Grübeleien schaffen als Dienstwaltung Gottes im Glauben. Das Ziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und unverfälschtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und auf eitles Gerede verfallen, wollten Gesetzeslehrer sein und verstehen nicht, was sie sagen oder worüber sie Behauptungen aufstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig gebraucht, in dem Bewusstsein, dass es nicht da ist für einen Gerechten, wohl aber für Frevler und Unbotmäßige, Gottlose und Sünder, denen nichts heilig, alles gemein ist, die sich an Vater und Mutter vergreifen, Totschläger, Unzüchtige, Männerschänder, Seelenverkäufer, Lügner, Meineidige und was sonst noch gegen die gesunde Lehre ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit dem ich beauftragt ward. Ich danke Christus Jesus unserem Herrn, der mir Kraft gegeben hat, dass er mich für treu achtete, indem er mich zum Dienst bestellte, der ich zuvor war ein Lästerer, Verfolger und Bedrücker. Aber ich habe Erbarmen gefunden, weil ich es unwissend getan im Unglauben. Die Gnade unseres Herrn ist umso mächtiger geworden mit dem Glauben und der Liebe in Christus Jesus. Bewährt ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, Sünder zu retten, darunter ich der Erste bin. Aber darum ist mir Erbarmen widerfahren, auf das an mir zuerst zeige Jesus Christus seine ganze Langmut, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, einigen Gott Ehre und Preis in alle Ewigkeit. Amen. Diese Verkündigung lege ich dir auf, mein Kind Timotheus, gemäß den Weissagungen, die auf dich hinwiesen, auf dass du durch sie den guten Kampf kämpfest, haltend am Glauben und reinem Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so im Glauben Schiffbruch gelitten haben. Unter denen ist Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezogen werden, nicht zu lästern.